Kundgabennummer 1827 vom 24.02.1941. Kommen in den Wolken. Entrückung. Eine kleine Weile noch, und ihr werdet mich kommen sehen in den Wolken. Und ihr werdet jubeln und jauchzen und frohlocken, dass sich erfüllet die Schrift. Und die Gerechten werden meine Stimme hören, und sie wird ihnen lieblich erklingen. Die aber mich verleugnen, werden starr sein vor Entsetzen und fliehen wollen vor mir. Doch das Gericht wird sie ereilen, wo es auch sei, denn so der Tag herangekommen ist, den ich bestimmt habe für das Gericht, wird ein jeder zur Verantwortung gezogen werden und dem Gericht nicht entfliehen können. Und meine Getreuen werden mir Lob und Dank singen, dass ich mich ihnen offenbare, und sie werden mich anbeten im Geist und in der Wahrheit. Und so sie mich schauen, werden sie durchdrungen sein von tiefster Liebe zu mir und fortan mir dienen mit innigster Hingabe. Denn ich werde willige, mir ergebene Diener benötigen nach der Zeit des Gerichtes. Ich will eine Gemeinde gründen und ihr einen Auftrag erteilen. Ich will, dass die Menschen sich vereinen, die mich erkennen und meine Lehre verkünden. Und so sie zusammenwirken, soll die Gemeinde überall mächtig sein. Ich will aber ausscheiden, die unduldsam und hoffärtig sind. Denn diese gefährden das Häuflein meiner Gläubigen. Ich will mitten unter diesen sein. Und darum muss tiefste Demut und Liebe den Menschen innewohnen, bei denen ich Einkehr halte. Und so ich in den Wolken throne, werde ich zu mir emporheben, die mich also lieben, dass ihre Herzen mir entgegenschlagen. Und ich will sie führen an einen Ort, wo kein Leid und keine Trübsal ist. Und ich will ihnen bereiten ihre neue Heimat. Ich will die Erde neu gestalten und sie herrichten zur Aufnahme jener mir treuen Diener. Und sie werden fortan tätig sein, für mich und in meinem Willen. Und nun wird eine Zeit des Friedens auf Erden sein. Die Menschen werden in der Liebe leben, Gott ehren und lieben. Sie werden in Wahrheit meine Kinder sein, zu denen ich selbst herniedersteige, um mit ihnen das Gastmahl zu halten. Ich werde die Menschen zusammentun und ihren Bund segnen. Und es wird ein neues Geschlecht hervorgehen, das geistig hoch entwickelt ist und mein Wort von mir entgegennimmt, das sich demütig vor mir beugt und doch in tiefster Liebe mit mir verbunden ist. Amen.